Am 14. Dezember gab es in Tokio, Japan, eine Gedenkveranstaltung zum 5. Todestag vom Herrn Kim Jong-il. Daran beteiligten sich die Mitglieder des japanischen Unterstützungskomitees für die selbstständige und friedliche Wiedervereinigung Koreas, einschließlich des Vorsitzenden Himori Fumihiro. Dazu wurde der Abteilungsleiter des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, So Sung-won, eingeladen. Die Teilnehmer verharrten zuerst im schweigenden Gedenken an Genossen Kim Jong-il. Auf der Veranstaltung gab es Reden. Im Anschluss daran wurde ein Telegramm an Genossen Kim Jong-un verlesen.